Hey, jetzt viel Spaß beim Podcast mit René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 49. Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Und hier ist der Mann, den ich von Miss Sophie grüßen soll. Hier ist unser James. Hallo René. Ja, hallo Stefan und vielen Dank für die nette Begrüßung. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen heute am 31.12.2020. Ja, und wir haben Silvester. Wir haben Silvester und deswegen auch unseren Experten mit dabei, den Experten für Zeitreisen. Hallo Marc. Hallo Freunde. Applaus. Applaus für Marc. Hi. Marc war noch nicht hier, der war noch in einer anderen Zeit. Ja, grüß euch. Ich feiere euch gerade ab, weil ich muss daran denken, wie Stefan gerade zu René sagte. Und hier ist unser James, der René. Eigentlich heißt er Bernd, aber wir nennen ihn Tim. Supi Sache, so kann es weitergehen. Genau. Und Klaus ist ja jetzt auch dabei. Silvesterstimmung für alle. Genau. Mach doch mal einen Silvesterböller, Marc. Du kannst es doch so gut. Sehr schön, sehr schön. Mit dem Mund gemacht. Ja, also ich habe gerade schon zu Marc im Vorgespräch gesagt, da war René kurz abwesend. Ich habe hier bei uns in Marzahn noch keinen Böller gehört heute. Ich habe hier schon Böller gehört. In Südberlin wird wenig geböllert im Moment. Jetzt gerade haben wir es 13 Uhr, ja. Aber mit Karums. Also es hört sich so an, als wenn man das ganze Schwarzpulver aus mehreren Böllern einfach in einen großen Schuhkarton gekippt hat. Na, ich bin gespannt auf heute Abend. Da habe ich heute früh irgendwie 3 Videos zugeschickt bekommen in einer WhatsApp-Gruppe. Also so die obligatorischen, heute zeige ich euch mal, wie es aussieht, wenn Leute irgendwie mit Polenböllern irgendwie rumexperimentieren, wobei Polenböller wahrscheinlich stellvertretend auch steht für, hat sich jemand selber zusammengebastelt. Das eine war irgendwie, da ging ein Polenböller wurde unter so eine Bauschubkarre irgendwie gelegt, also wurde hingelegt, angezündet, hingelegt, in die Bauschubkarre umgekehrt, irgendwie darüber gestülpt, da machte es Schlabunz und das Ding flog 10 Meter in die Höhe, war völlig verbeult. Da sieht man mal, was für eine Kraft das Zeug irgendwie hat. Ich hatte neulich auch überlegt, als Jugendlicher habe ich zum Silvester Knaller ausgetreten, also wenn du mit Böllern beworfen wurdest, dann hat die einfach ausgetreten, aber ich habe auch so jetzt überlegt vor kurzem erst, ob das so eine gute Idee ist. Mittlerweile wohl nicht mehr. Ja, passend dazu habe ich im Postillon gelesen, der Verband der Handchirurgen, der fordert einen Ausgleich, weil ja das Silvesterfeuerwerk oder Silvestergeschäft abgesagt wurde. Ich bin mal gespannt, wie abgesagt nachher wirklich ist. Ich erwarte Kleinkrieg wie Südbeirut bei uns hier in Neukölln. In Neukölln. Du hast schon wie bei In The Purge Fenster zugenagelt und ja, du sitzt dann mit deiner weiblichen Hälfte bei Kerzenschein, damit keiner merkt, dass ihr zu Hause seid. Ganz genau. Und nicht doch irgendein Knaller ins halboffene Fenster geworfen wird. Sicher ist sicher. Safety first. Marc, er hat gesagt, du bist der Experte für Zeitreisen. Erklär uns doch oder klär mal unsere Zuhörer auf, was heute das Besondere an diesem Podcast ist. Oh ja, dieser Podcast, der findet ja quasi in 2 Jahren statt. Also wenn wir aufnehmen, ist noch das alte Jahr 2020, das ist das Jahr, wo ihr zu Leuten geht und sagt, sag mal, braucht das noch jemand oder kann das jetzt endlich weg? Und wenn ihr das hört, ist aber schon 2021. Das ist also ein Gruß aus der Vergangenheit. Es gibt keine Möglichkeit, also normalerweise gibt es ja die Möglichkeit, es gäbe ja vielleicht die Möglichkeit, den dann noch im selben Jahr zu hören, aber diesmal gibt es keine Möglichkeit, den jetzt aufgezeichneten Podcast noch im alten Jahr zu hören. Aber das Gute ist, ich kann mir mit dem Schneiden 1 Jahr Zeit lassen. Nein, ja nicht, aber du kannst es im nächsten Jahr fertig machen. Könnte ich, ja. Was wir auch machen können, vielleicht der Aufruf mal an alle, wenn ihr aus vor 2020 kommt und gerade diesen Podcast hört, dann schickt uns doch bitte mal irgendwie eine Mail. Wenn ihr aus vor 2020 kommt. Das macht mir so hoch gerade. Wer ist hier der Experte für Zeitreisen? Aber gut. Echt mal. Ja. 2021. Vergessen wir dieses bescheidene Jahr, dieses Corona-Jahr. Wir haben Weihnachten überstanden. Mein Magen hat sich so langsam wieder erholt. Weiß nicht, wie es euch ging. Er ist auf seine natürliche Größe zurückgeschrumpft, meinst du? Richtig, echt, richtig. Jetzt schon? Also ich glaube, bei mir dauert das jetzt noch ein halbes Jahr. Nee, also das war diesmal extrem und ich habe echt tagelang im Koma gelegen, sprichwörtlich. Also das war zu viel diesmal. Nie wieder. Was hast du, im Corona gelegen? Im Koma. Im Corona-Koma, im Weihnachtsessen-Koma. Wir hatten es doch neulich erst, die sogenannte Fresslähmung, die über Weihnachten eintritt. Hm? Wo man künstlich beatmet werden muss, man kennt das. Ja, und künstlich ernährt. Nur noch auf der Couch rumliegt. Ja. Apropos Jahreswechsel, ab morgen, ab dem 1. Januar, werden die Leute von mir ja bis in den Juni begrüßt mit Frohes Neues. Und ab Juli dann üblicherweise bis zum Jahreswechsel mit Guten Rutsch. Schon mal drauf vorbereiten. So kann man das auch machen. Ja. Kann man so machen. Ja. Ja, wie lange sagt man Frohes Neues? Die ersten Wochen, denke ich. Wie man Bock hat, ist wie mit die Weihnachtsbäumse. Hau die Scheiße raus, wenn du der Meinung bist, also jetzt hat er nur noch 2 Nadeln, na gut, eine Woche gebe ich ihm noch. Obwohl die Bäume ja heutzutage sehr widerstandsfähig sind, habe ich das Gefühl. Also oder die Bäume zu DDR-Zeiten waren halt nicht so hoch von der Qualität. Also ich kann mich entsinnen, dass man Weihnachten den Baum genommen hat und wenn man den berührt hat, fielen alle Nadeln ab und dann musste man irgendwie den Kunstgriff hinkriegen, den Baum aus der Wohnung zu verfrachten, ohne dass man dann noch ein ganzes Jahr lang Nadeln gesucht hat. Da müsste man jetzt René ein bisschen Nachhilfe in Bäumen geben. Das war ein Nadelbaum, deswegen hat er genadelt. Es gibt ja unterschiedliche Nadelbäume. Wir haben einen nicht nadelnden Nadelbaum. Und du hast ja, ich glaube, wir hatten es ja, du hast ja diesen Plastikbaum. Nicht, dass du den versehentlich vor die Tür stellst. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Der ist schon. Es gibt 2 Termine in Berlin. 2 Termine in Berlin? Das, Achso, nee, pro Bezirk doch, gibt es 2 Termine. Ja, sie sind unterschiedlich, deswegen können wir euch die Termine jetzt leider nicht sagen. Genau, weil wenn man die verpasst, dann muss man den natürlich selber irgendwie entsorgen, ne? Und zum BSR fahren. Oder zum Zoo. Oder so, genau, die Elefanten freuen sich drauf, ne? Genau, die fressen das Zeug. Und denen ist völlig egal, was für Nadelbäume das sind. Stecknadeln, Stricknadeln, die fressen das alles. Stricknadel, okay. Sehr gut, sehr gut. Schöner Stricknadelbaum, den du dir da gebastelt hast aus deinen alten Plastiktüten. Aber gut. Aber traditionell wird es ja wahrscheinlich bis 6. Januar dauern, bis zum Heiligen Dreikönigstag. Ja, ich glaube, der erste Termin ist auch, also zumindest bei mir irgendwie so um den 9. rum und dann um den eine Woche später nochmal. Ja, aber Silvester, also anders als sonst, ganz ruhig, ein Tag wie der andere. Wahrscheinlich. Hoffentlich. Ja. Also bei mir ist es wirklich eine Hoffnung. Ich rechne nicht damit, dass es so wahnsinnig viel ruhiger wird. Ich wohne nun schon in einer kleinen Seitenstraße, so eine 30er-Zone, ist also alles verkehrsberuhigt. Mhm. Aber nichtsdestoweniger wird hier schon jedes Jahr mal ein bisschen geböllert. Und ich gehe fest davon aus, dass es dieses Jahr auch wieder so ist. Also irgendjemand hat noch, was weiß ich, irgendwelche Reserven aus dem letzten Jahr, nach 2020, rübergerettet und wird das ganze Zeug jetzt abfackeln. Wilde, marodierende Horden werden versuchen, wieder aufs Blubgelände zu kommen, obwohl da gar nichts mehr ist, aber dazu später mehr. Und sich dann die Seele aus dem Leib ballern. Mit Badehose oder ohne. Dann kann man nämlich den IQ feststellen. Genau, lässt sich direkt ablesen. Also wir hatten ja auch schon gesagt, wenn man uns oder wenn man sich an unsere Kindheit oder an die Jugend erinnert, wie man da doch noch richtig stark Silvester gefeiert hat mit den Nachbarn. Gerade im Osten, René, war das ja immer mit den Hausgemeinschaften, ne? Ziemlich extrem. Aber auch nach der Wende waren die Wohnzimmer geschmückt, der Sekt in Massen geordert. Sekt und fließt in Strömen. Den ganzen Abend lief der Fernseher mit Partymusik, also Bowle gab's in tausenden Sorten. Und wir haben immer nur schönes Feuerwerk gemacht. Da haben wir immer drauf Wert gelegt. Was ist denn ein hässliches Feuerwerk? Na, Feuerwerk. Es gibt kein hässliches Feuerwerk. Es gibt auch leises Feuerwerk. Es gibt schöne Sonnen, die gut anzusehen sind. Da kann ich mich sehr gut erinnern. Wir haben ja recht weit oben gewohnt, das sah immer toll aus. Sowas halt, ne? Also so Silvester und laute Geräusche sind halt blöd. Also. Ja, ich muss sagen, dieses Jahr wird feuerwerkstechnisch auch für mich ein bisschen weniger. Ich hatte auch schon ein paar Mal erzählt, glaube ich, im Podcast, dass ich einen Hobbyfeuerwerker als Freund habe, mit dem ich sonst Silvester verbringe und mit dem ich so in der Regel eine halbe bis eine Stunde lang Feuerwerk abbrenne. Mhm. Und das bleibt jetzt dieses Jahr natürlich auch, fällt komplett aus, sowohl das Feuerwerk als auch der Besuch. Du zündest dein Brot an, wahrscheinlich. Heißt doch immer so, oder? Was zündet man an? Heißt das nicht immer so? Dein Brot? Brot statt Böller? Ach so. Ja. Habe ich dies ja noch gar nicht gehört, den Spruch, ehrlich gesagt. Fiel mir gerade ein. Ja. War ich nicht mehr zeitgemäß. Oh doch. Ja? Aktueller denn je. Vielleicht mehr Flachbildschirm statt Böller. Xbox, die neue Xbox statt Böller. Ja, also ihr wisst ja, wenn ihr den Podcast hört, ihr wisst ja, wie Silvester verlaufen ist, habt die Nachrichten verfolgt und seid schon hoffentlich gut ins neue Jahr gestartet. Und stimmt, an dieser Stelle erstmal ein gesundes Neues, ne? Auf jeden Fall. Für all unsere Hörer, Hörerinnen und nach 11 Minuten haben wir dann endlich auch geschafft, unsere Begrüßung ordnungsgemäß rüberzubringen. Kann man abhaken, ne? Ja, im Prinzip, also auch von mir nochmal, herzlich willkommen im neuen Jahr oder wie ich ganz gerne sage. Bam, bam. Und weiter geht's. Sehr gut, Mann. Das wird ein schrecklich nettes Jahr. Nee, das war die Pause für Applaus. Ach so, genau, ja. Genau so ist es. Ja, was haben wir heute vor mit euch? Eigentlich ganz coole Themen, auch ein teilweise Rückblick in unsere Kindheit. Denn wir haben mal überlegt, was kann man denn Schönes in Berlin machen oder was fehlt in Berlin, was es mal gab? Und da haben wir drei tolle Sachen gefunden. Drei Sachen rausgesucht, die nicht mehr möglich sind. Ja, stimmt ja auch nicht ganz, ne? Aber auf jeden Fall drei spannende Themen. Und zwar werden wir sportlich. Wir reden nämlich über drei Sportstätten, wovon es, ich sag mal, anderthalb nicht mehr gibt. So könnte man es sagen. Das stimmt, ja. Ja. Das heißt, ich habe beim Loseziehen genau die erwischt, die noch existiert. Genau, richtig. Marc hat natürlich die A-Karte gezogen. Natürlich, so, selbstredend. Marc erzählt euch, was ihr Schönes an dieser Stätte machen könnt, die es nicht mehr existiert. Genau. Zum Beispiel mit Badehose einfach reingehen. Richtig. Ne? Nein, und zwar reden wir über das Blub-Badeparadies, so hieß es mal. Ne? Können wir euch sehr empfehlen. Über das SEZ und über das Fels. Weil das sind eigentlich so, wenn man überlegt, was ist so an sportlichem Entertainment möglich, sind das, glaube ich, die drei Sachen, die eigentlich Berlin mal geprägt haben. Ja. Aber leider nicht mehr. Und die es so in der Form hatten nicht mehr wir gibt. Schon mal so irgendwie herausgefunden im gemeinsamen Gespräch, offenbar nicht mehr existieren, ne? Zumindest nicht so, wie wir es kennen. Ja, doch, ob mehr. Also wir können ja den beginnen mit dem Starten Teil, der nicht mehr existiert. Mit dem wundervollen Blub, genau. Genau. Und Marc hat ja seine Kindheit auch in West-Berlin verlebt. Das wissen wir ja mittlerweile. Und deswegen ist das Blub ja, glaube ich, auch deine Kindheitserinnerung ohne Ende, oder? Das ist sein Tropical Island. Quasi. Ja. Ganz quasi. Genau. Ohne das Tropical. Das Blub. Das Berliner Luft- und Badeparadies. Wie der Zufall es wollte, bin ich im Laufe meines Lebens nun tatsächlich direkt hinters Blub gezogen. Also das, was einmal das Blub war. René? Echt, ja? Ganz kurz, es ist gerade untergegangen und mir gerade erst hochgekommen. Blub steht gar nicht für das Wassergeräusch, sondern, wie du gerade sagst, eine Abkürzung. Berliner Luft- und Badeparadies. Aha, auf den Part der Luft bin ich ja mal sehr gespannt. Ja. Das war eben das Spaßbad in West-Berlin. Eigentlich das einzige seiner Art. Es wurde seinerzeit auch sehr gut angenommen. Jahrelang war es sehr beliebt. Und dann gab es allerlei Ungemach, Misswirtschaft, Schwierigkeiten mit der Hygiene etc. Also am Ende ist das Ding dann irgendwie geschlossen worden. Teils aus wirtschaftlichen, teils aus gesundheitlichen Gründen wohl. Aber wann? Nach der Wende war das, oder? Das war, das kann ich ehrlich gesagt so genau gar nicht sagen, wann es zugemacht hat. Aber es war schon nach der Wende, bin ich der Meinung. Hm. Ja, und es war nach der Wende, weil ich war da gewesen. Stimmt, ich kann mich auch erinnern, dass ich mal am Blub war. Ja, richtig, jetzt wo du es sagst. Weißt du denn, wann es eröffnet wurde? Nein. Okay. Also geschlossen hat es 2002. Und das war ein Zufall. Nee, stopp. Die Küche wurde geschlossen. Die Küche wurde geschlossen. Es gab nur noch kalte Küche, ja. Ja, man muss dazu sagen, das Blub wurde, also das war so tot auf Raten. Also erst wurde offensichtlich dieser Kantinenbereich geschlossen. Dann wurde das Hauptbad irgendwie zugemacht. Angeschlossen, also quasi die Hälfte des Geländes, war die Al-Andalus-Sauna. Die wurde noch ein paar Jahre weiter betrieben. Ich bin hierher gezogen vor knapp 10 Jahren. Und da hatte diese Al-Andalus-Sauna noch offen und ich glaube, zwei Jahre später hat sie dann zugemacht. Also 2012 müsste es dann gewesen sein. Ja, richtig. Und seitdem stand also das gesamte Gelände dann irgendwie brach. Also es verfiel tatsächlich zusehends. Und es wurde so sang- und klanglos wurde das alles zugemacht, dass dann nicht mal alle Unterlagen irgendwie rausgeholt wurden. Also die ganze Einrichtung war teilweise noch drin. Wie gesagt, Unterlagen lagen dort noch rum, alte Papiere etc. Das wurde einfach alles von außen abgeschlossen. Bup, das war's. So, woher weiß ich das alles? Weil das Blub war dann einer dieser Lost Places, der gerne frequentiert wurde. Nicht nur von wilden, marodierenden Horden, sondern auch von interessierten Historikern oder angehenden solchen. Und Leuten, die einfach mal gucken wollten, ja, was ist denn da jetzt eigentlich los? Und dabei hat sich dann eben herausgestellt, oh, naja, gut, die eine oder andere Tür ist vielleicht noch verschlossen, aber wenn man sich da einen schönen Wackerstein nimmt, dann kriegt man diese Glastür damit irgendwie auch erbrochen und dann kann man eben ins Gebäude rein und da gibt kursieren mittlerweile irgendwie auf Instagram und auf YouTube etliche Bildchen und Videos und dann kann man sich das alles irgendwie mal angucken. Das ist schon sehr interessant. Und nun begab es sich aber zu der Zeit, dass nun sich endlich ein Investor gefunden hat, der das ganze Zeug niederreißen und neu errichten will. Und jetzt fühlt euch bitte nicht aufs Glatteis geführt. Nein, wir bekommen kein neues Spaßbad an der Stelle, weil repräsentative Umfragen in der Bevölkerung, die alle paar Jahre irgendwie durchgeführt wurden, weil der Senat interessierte sich auch dafür, ob es sich überhaupt lohnt, irgendwie da nochmal Geld reinzustecken in so eine Geschichte, das also irgendwie staatlich zu fördern. Und dabei hat sich jedes Mal ergeben, nein, die Berliner wünschen sowas einfach nicht mehr. Das wäre nicht mehr zeitgemäß. Ja, offenbar, tatsächlich. Ich sagen, nicht mehr zeitgemäß. Boah, ich will ganz kurz zwei Informationen nachreichen. Also Eröffnung des Blubs war 1985. Und eine interessante Info, die ich gerade gelesen habe, aus hygienischen Gründen wurde das Blub, wie du schon sagtest, geschlossen, weil Rattenbefall dort war. Hätte man doch eigentlich so hier irgendwie so Schwimmen mit Ratten machen können, so alternativ zum Delfin-Schwimmen. Absolut. Ich verstehe auch nicht, warum man das nicht marketingtechnisch irgendwie ausgenutzt hat. Kreativität dann, ne? Und geschlossen wurde es dann tatsächlich 2005. Aber dann auch schon irgendwie so, wie wir festgestellt haben, alles Mögliche war da schon irgendwie zu, es gab Hygieneprobleme und 2005 war dann quasi der Todesstoß. Und diese Landschaft, diese Saunalandschaft, ja, die hat es offensichtlich dann nur 7 Jahre durchgehalten. Ja. Ja, schade eigentlich. Traurig, traurig, ey. Sehr, sehr schade. Das ist auch das Interessante, mit wem auch immer man sich darüber unterhält, der das Blub von früher kennt noch, ja, der sagt, ach, das war so eine schöne Geschichte, ich vermisse das richtig. Mhm. Und trotzdem haben diese ganzen Umfragen alle ergeben, nö, möchte keiner haben. Sehr seltsam. Ja gut, aber ja, Schwimmhallen, vielleicht gibt es einfach genug Schwimmhallen. Ich sage also, nein. Echt? Ja. Also ich war jetzt schon in dem letzten, nicht im letzten Jahr, in dem Jahr davor, letztes Jahr war ich ja nirgendwo, im Jahr davor war ich in mindestens 3 verschiedenen Schwimmhallen hier im Umfeld. Schwimmhalle, das Blub war keine Schwimmhalle. Das hat das auch stimmt, kein richtiges Schwimmbecken gehabt. Das war wirklich das nur was zum Planschen. Dieses Wellenbad hast du gehabt, okay, aber das war wirklich mehr Rutsche. So eine Wellness-Oase. Ja. Ja. Ja, im Prinzip ist Tropical Island in sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr klein. Ja, also meinethalben, kann man so sagen. Aber ich bin euch ja noch schuldig geblieben, was denn nun auf dem Gelände des Blubs entstehen soll. Lass mich raten, was macht man in Berlin, wenn es eine freie Fläche gibt? Wohnungen reinbauen. Flug, ja genau, entweder Flughafen oder genau. Oder eine U-Bahn. Also es kommen dort Wohnungen hin. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis die Bauarbeiten dort angefangen haben. Aber mittlerweile ist es tatsächlich so, dass die Bagger hier angekommen sind und von den ursprünglichen Gebäuden steht gar nichts mehr. Das ist alles schade. Komplett weg. Wer auch immer von unseren Hörern da draußen sich gedacht hat, oh, da möchte ich aber noch einmal hinfahren, möchte mir wenigstens die Ruinen irgendwie nochmal angucken, ein paar Fotos schießen, das könnt ihr vergessen, hier gibt's nichts mehr. Hauptsächlich also der, Baugrube. Dieser Lost Place ist verloren. Da gab's ja auch einen Brand, ich glaube nicht nur einmal, ne? Also ich glaube, das Ding war einfach im Problemfall nachher auch. Also so ein wirklicher Lost Place-Tipp war es dann mit Sicherheit auch nicht mehr gewesen. Vielleicht hat man durch die Brände einfach nachgeholfen. Nee, ich glaube schon, dass das Leute sind, die da rein sind und Ich nehme es auch an. Also das Ding wurde auch von Obdachlosen frequentiert und wie gesagt von jugendlichen Horden, die dort wirklich also wild marodierend da durchgegangen sind und alles kaputt gemacht haben. Also da blieb kaum noch ein Stein auf dem anderen und man darf wirklich von Brandstiftung dort ausgehen. Ein sehr großer Brand war am 21.07. vor drei oder vier Jahren, 2016 glaube ich war das, 21.07. Das war richtig groß und das Feuer war so groß, dass unser Haus, in dem ich hier wohne, wie gesagt, das ist direkt hinter dem Blubgelände, das war kurz davor evakuiert zu werden, weil wirklich so Bauklotzgröße, also so, ja, wie soll man sagen, also so richtig fette Stücke von Styropor brennenderweise flogen eben über die Straßen und es war einfach die Gefahr, dass davon irgendetwas auf dem Dach landet und ein benachbarte Häuser Feuer fangen würden. Das war aber nicht der letzte Brand. Interessanterweise, es war zwar der Brand, bei dem quasi die Hälfte der großen Hallen eingestürzt war. Und da haben wir dann schon gesagt, oh, naja, vielleicht hält es jetzt die Leute davon ab, immer aufs Blubgelände zu gehen und dort wilde Partys zu feiern und alles kaputt zu machen. Aber dem war nicht so. Und das letzte Feuer, das war tatsächlich noch dieses Jahr, Frühjahr dieses Jahres. Allerdings habe ich davon nichts mehr mitgekriegt. Eine Nachbarin hat mir dann erzählt. Hast du von dem Feuer 2016 gerade erzählt oder was davor? Ja. 2016, im Sommer. Okay. Das war wirklich höchst beeindruckend. Im negativen Sinne, ja. Im negativen Sinne, ja. Ja, schade eigentlich, ne? Also eigentlich so ein Berliner Ding irgendwie so, ne? Dieses Blub. Ja, das war ja wirklich ein Wahrzeichen. Nun gut, also jetzt entstehen Wohnungen, um das endlich mal abzuschließen. Es entstehen Wohnungen, der sogenannte Green Park. Das Gelände liegt ja direkt am Teltow-Kanal. Also von daher eigentlich nicht so die schlechteste Wohngegend, möchte man meinen. Die sogenannte H-Group baut dort nach den Entwürfen der Architekten Elwert und Lattermann auf 39.000 Quadratmetern. Und jetzt folgen noch ein paar Fakten mehr in 638 auch mietpreisgebundenen Wohneinheiten. Das heißt, es wird dort kein Mieteigentum geben. Ausschließlich Wohneinheiten und eine Kita wird dort auch noch reinkommen. Und die kriegen quasi so eine eigene Straße dahin. Das heißt, 600 Wohnungen mehr bei euch um die 638 Ecke. Mietpartei mehr, ja. Aufgeteilt in 1 bis 4 Zimmerwohnungen. Also ja, das sind schon 1.000 bis 2.000 Leute. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das hier so entwickelt, der Kiez. Aber das kennen wir ja aus vielen Ecken von Berlin, dass sich die Ecken verändern, dass sie sich verenden. Neue Häuser gebaut werden und auch ein interessantes, spannendes Thema, ne? Aber ein ähnliches Schicksal trägt ja auch das SEZ, nur es hat eine andere Geschichte, aber ist gerade René und mir, glaube ich, noch aus Kindheit bekannt, weil wir ja auf DDR-Seite groß geworden sind, in Ostberlin. Und das SEZ wurde halt 1981 eröffnet. Seitdem gab es das SEZ und ich habe die letzten Tage in Vorbereitung auf die Sendung habe ich auch noch mal mit ein paar Leuten, ein paar Freunden gesprochen, die sich auch vielleicht noch daran erinnern. Und also die waren total euphorisch, haben gesagt, Mensch, die haben so viel Zeit da verbracht. Das war vergleichbar mit dem Palast der Republik. Das war ein Prestigegebäude. Das war für die Freizeitgestaltung ein absoluter Anziehungspunkt. Es gab immer lange Schlangen an den Kassen. Und man hat auch jetzt, wenn man dazu liest, steht halt auch immer da, dass es in der Größe, also das SEZ war in seiner Größe weltweit einzigartig, sowas gab es nirgendwo anders. Und es war für die damalige Zeit auch was ganz Besonderes. Ein schwedisches Architektenteam hat das Ding gebaut in nur 27 Monaten. Und pro Tag, ich weiß nicht, ob wir vom Blub irgendwie Zahlen hatten, 22.000 Besucher waren pro Tag geplant. Und in den ersten 5 Jahren gab es schon 16 Millionen. Also das sind schon krasse Größenordnungen. Allein die Glasfläche betrug 15.000 Quadratmeter. Also ein Riesengebäude. Das sieht man gar nicht, wenn man da vorbeifährt in Friedrichshain an der Landsberger Allee, Ecke Danziger Straße. Man sieht ja nur die eine Seite, aber es geht noch ziemlich weit nach hinten raus. Und der Andrang war immer groß. Und wenn man jetzt mal vergleicht, zum Beispiel mit dem Blub, was es dort gab, also ich lese mal ein bisschen vor, Schwimm- und Spaßbad, Wasserfall, Saunen, Sprungturm, Kaskadenbecken, ein Außenbecken, 400 Quadratmeter, eine Eis- und Rollschuhbahn, also auch ganzjährig betrieben, Sporthallen, Fitnessstudios, allein 16 Bowlingbahnen, Tischtennishallen, Gymnastik- und Ballettsäle, multifunktionale Veranstaltungsräume mit Technik, die es dazu gab. Eine Kampfsportschule war dort ansässig. Es gab diverse Billard- und Open-Air-Sportanlagen, ein Schachtreff, ein Kindersportgarten, wo man die Kinder sogar 4 Stunden lang kostenlos abgeben konnte und sie dann natürlich wieder mitnehmen danach. Ne? Ein Friseursalon gab es, eine sportmedizinische Praxis und 10 verschiedene Gastronomien. Also im Prinzip die eierlegende Wollmilchsau der Freizeitveranstaltungen. Und von außen sieht es bei weitem nicht so groß aus, als hätte das alles, was du aufgezählt hast, dort reingepasst. Über wie viele Etagen? Das kann ich dir gerade gar nicht sagen. Aber man kann sich das Gebäude mal anschauen. Also es ist ja noch da. Im Internet. Es sieht ein bisschen aus wie der Flughafen Tegel, also so architektonisch. Ja, so, oder das so stimmt. Ein komischer Baustil, ich weiß nicht, wie man den nennt. Ob das schon Brutalismus ist? Das weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall sind dort drin Teile verbaut, die sozusagen die Grundlage für weitere Schwimmhallen zum Beispiel auf DDR-Gelände quasi gestellt haben oder die Basis waren, und diese Gebäudekomplexe wurden dann in der ganzen DDR dann gebaut. Ne? Also man kennt ja die typischen Schwimmhallen aus DDR-Zeiten, die diese spezielle Dachform haben, sieht man halt, oder auch Sporthallen. Kennt man ja auch auf Schulgeländen, auf dem Ostseil. Genau, ne? Die sahen ja, waren ja alle nach dem gleichen Muster aufgebaut. Was ich auch cool war, also Wellenbad hatten wir ja schon gesagt, auch im Plub, gab es ja auch im SEZ. Zu jeder vollen Stunde war der Andrang halt groß in dem Becken, weil das Wellenbad losging, also die Welle, und man musste dort ordentlich ankämpfen, ob über oder unter Wasser. Der Marc hat eine Wortmeldung. Also 2 Dinge. Erstens wünsche ich mir zum Jahreswechsel von Stefan, dass du 3-mal hintereinander schwedisches Architektenteam sagst. Ja, genau. Und zum anderen, alles, was du aufgezählt hast, war das wirklich alles schon zur Eröffnung dort drin? Ich frage deshalb, weil ich bin ja nun ein Westberliner Kind, das heißt, ich kenne die ursprünglichen Schwimmbadzeiten des SEZ kenne ich nicht. Als ich dort das erste Mal reingekommen bin, da war es schon kein Schwimmbad mehr. Also war eine Menge von dem schon noch da, was du aufgezählt hast, aber Schwimmbad eben nicht mehr. Es ist eher so gewesen, und so ist es glaube ich auch heute noch, dass viele der ehemaligen Schwimmbecken umgewidmet wurden. Dann war das mal hier ein Badmintonfeld, da mal ein Basketballfeld, dort standen Tischtennisplatten etc. Und deswegen die Frage, ob all das, was du aufgezählt hast, ob das wirklich schon von Anfang an drin war oder war es erst ein Schwimmbad und wurde dann alles umgebaut? Da würde ich eigentlich aus dem, was ich auch gelesen und gehört habe und auch aus Kindheit kenne, würde ich ganz klar sagen, nein, das war von Anfang an so. Es war ja so geplant als riesen Bühne mit diversen Möglichkeiten. Man stelle sich vor, das ist ein eigentlich ziemlich flacher Bau. Das muss ja 12 Untergeschosse haben, das Ding. Das ist ja unglaublich. Also es gibt auch Unteretagen, glaube ich, genau. Aber es ist schon, wie du sagst, beeindruckend, ne? Wenn man die Liste sich vor Augen führt, dass das alles dort drin war. Ja. Ne? Man kennt ja aus dem DDR-Fernsehen zum Beispiel auch die Sendung Medizin nach Noten. Ich weiß nicht, ob Marc die kennt. Kann man zur Not auch bei YouTube nochmal gucken. Und genau, gerade in Corona-Zeiten. Natürlich kenne ich das. Als ich klein war, gab es nur 5 Fernsehprogramme. ARD, ZDF, du hast ja mal DDR-Programm, DDR 1 und 2. Ja, das war's dann. Ja, so sieht's aus. Ey, durftet ihr Ostfernsehen gucken, Marc? Ja, inoffiziell. Bloß nicht weiter sagen. Genau, da gab's noch kein RTL und so. Nein, und diese Sendung war ja ursprünglich, wurde die ja im Fernsehstudio gedreht und die ist später dann ins SEZ gezogen. Und anfangs war es auch nur eine Ballettsendung mit 2 Leuten und einem Klavier, klassischer Musik. Aber später war es dann so, da gab es die Zeit in den 80er Jahren, wo die Popmusik aufkam. Und dann hat man auch da eine richtige Tonveranstaltung draus gemacht. Fand ich immer cool, kenne ich auch noch sehr gut aus meiner Kindheit. Aber dann kam natürlich das große Problem, wie Marc ja auch schon beim Blub gesagt hat, dann kam die Wende. Und ja, nach der Wende gab es eine jahrelange Ungewissheit, wie es weitergeht mit dem SIZ. Nach und nach wurde dann der Betrieb der Sportstätten und der Veranstaltungsbetrieb wurde eingestellt und nahezu die gesamte Belegschaft wurde entlassen. Der Berliner Senat war der neue Eigentümer nach der Wende und der hatte irgendwann gesagt, das ist alles viel zu teuer, wir machen das Ding zu. Und das war im Jahr 2002 der Fall. Es wird Zeit für den Kommentar von Marc. Und der lautet diesmal: So sieht's aus. Das war's schon. 2002, das war doch auch beim Blub, gab's da auch diese Zahl irgendwie, ne? Kann mich erinnern? 2002 war da auch irgendwas. Und da 2005, wie sagt man so schön, hat das Blub zugemacht, sagte René. Ach so. Dann war es sogar noch später als das SEZ. Das Ganze hat wurde das zugemacht, das SEZ vorher. 2002 wurde es geschlossen, im Dezember. Ne? Also ist 2002 jetzt schon, schwammen die Ratten noch im Blub. Sozusagen, genau. Und die sind dann übergesiedelt. Genau. Und das Ganze wurde an einen Leipziger Investor verkauft. Und der hatte vertraglich wohl die Verpflichtung, Bowling, Tischtennis und Badminton und Schwimmen wieder zu ermöglichen. Und Ende 2003 war es auch soweit, dass der Investor sozusagen Bowling, Tischtennis und Badminton wieder ermöglicht hat im SEZ. Das sind bis heute dann auch die einzigen sportlichen Betätigungen, die man dort machen kann. Das schöne Wellenbad gibt es nicht mehr. Und in den laufenden Jahren gab es immer wieder so einen Streit, was nun passiert. Mittlerweile ist es auch so, dass noch Ballsportplätze, Fitness und so weiter wieder möglich sind, aber es ist nicht mehr zu vergleichen mit dem, was es früher mal an Möglichkeiten gab im SEZ. Ziemlich schade. Jetzt ist die Frage, wie ungewiss oder wie gewiss ist die Zukunft des SEZ? Weiß man, was da jetzt draus wird? Bauen die da auch Wohnungen? Ja. Habe ich das richtig verstanden? Genau, also es gibt verschiedene Varianten. Letztendlich hat der Senat sein Rückkaufrecht verwirkt, weil es verjährt war. Das stand ja zwischenzeitlich auch auf dem Plan, dass man das zurückkauft und dann wieder doch was Schönes draus macht. Und der Bund der Steuerzahler hat den ganzen Verkauf auch kritisiert. Also das ging auch durch die Medien, ist aber jetzt schon Jahre her. Ne? Mittlerweile haben wir 2020 oder 21 sogar. Und das ist so, dass der Investor mittlerweile Stellplätze für Wohnmobile dort plant, ein Hostelbetrieb und Stadtvillen mit Ferienapartments. Das war so sein Plan, zusätzlich quasi zu dem, was jetzt dort ist am SEZ. Mhm. Aber es gibt auch den Plan B und das wäre dann der komplette Abriss und ein Neubau von modernen Sportanlagen mit Wellness, Hostel und Wohnungen. Wie es da jetzt genau weitergeht, steht völlig in den Sternen. Also da habe ich auch versucht, Nachrichtenseiten zu durchforsten, aber die letzten Jahre ist da gar nichts mehr passiert. Das ist einfach aus meiner Sicht einfach eine Schande für Berlin, dass so ein tolles Gebäude mit so vielen Möglichkeiten einfach so runtergewirtschaftet wurde. Ja, wenn sich keiner dafür interessiert. Und offenbar ist ja ist nicht mehr die Zeit für Freizeitzentren. Aber das verstehe ich nicht, weil ich finde es cool. Ich, nee, und ich Marc, wir zwei waren ja auch mal Kollegen und wir haben ja mal das SEZ an einem Nachmittag aufgesucht und haben uns da sportlich betätigt. Ja. Und das fand ich eigentlich auch ganz cool, muss ich sagen. No? Sollte man viel öfter machen. Ich habe gerade mal, wollte gerade googeln, SEZ Lost Place, ne, ob das wenigstens noch einen Lost Place Charakter hat. Mhm. Googles erster Vorschlag war Sex im Lost Place. Ja, weil du SEZ eingegeben hast, der hat gedacht, du hast dich verschrieben. Ja. Der geht da immer nach dem, was man sonst eintippt, oder? Genau, er kennt ja dein Profil. Er schlägt dir schon das Passende vor. Ja, SEZ steht übrigens für Sport- und Erholungszentrum, ne? Noch der Vollständigkeit halber, aber wie gesagt, aus meiner Sicht, genauso wie der Palast der Republik, den gibt es ja auch nicht mehr. Es ist wirklich schade, ein wirklich historisches Gebäude. Und René hat schon recht, die Form des Gebäudes ist halt auch sehr außergewöhnlich. Zu DDR-Zeiten war es noch ein gelbes Dach, ne? Erkennt man auf Bildern. Jetzt ist es halt so, ich glaube, rötlich-lila irgendwie gemacht. Ausgewaschen. Die Haupttöne. Oder irgendwelche Bakterien. Sehr, sehr, sehr schade. Aber vielleicht haben wir die Chance, in Berlin eine andere Freizeiteinrichtung wenigstens etwas zu feiern. Ja, so jetzt wisst ihr, was ihr alles nicht machen könnt in Berlin. Das war Nur das SEZ ist, wie gesagt, halb offen. Ne? Also man kann viel machen, aber nicht mehr alles wie früher. So, dann ganz groß zu den Größen. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Das Blub hat eine Größe von 35.000 Quadratmetern. Vielleicht kann man ja mal gucken, was das Tropical Island hat. Nur mal, dass man so einen Vergleich hat. Das SEZ sind das Gelände, ne, wohlgemerkt, 47.000 Quadratmeter. Also etwas größer. Gehört ja immer noch ein bisschen drumherum. Mit dazu so Außengelände zum Schwimmen. Und das Fez ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil das Fez befindet sich in der Wuhlheide. Und die Wuhlheide ist über 500 Hektar groß. Ich glaube, in 1000 Quadratmeter lässt sich das, man müsste, ich glaube, 35.000 Quadratmeter entsprechen 3,5 Hektar. Kann sein. Demnach hatte ich gerade so mal durchgerechnet. Dann, das heißt, dass, wenn das Blub hat 3,5 Hektar und die Wuhlheide hat 500 Hektar, also über 500 Hektar, da weiß man mal so, wie groß dieses Ding ist. Und in der Wuhlheide, im Süden oder Südosten Berlins, befindet sich das Fez. Und das Highlight dort ist natürlich der damalige Pionierpalast, wie er genannt wurde. Ich weiß gar nicht, wie das Haus heute genannt wird. Erwin. Ja, und Erwin hat 13.000 Quadratmeter. Also ist somit das kleinste, zumindest indoormäßig, ne, Freizeitzentrum. Auch mit Schwimmhalle, damals zu DDR-Zeiten war da, möchte gefühlt sagen, die ganze Berliner Freizeitgestaltung hat da drin stattgefunden. Also so Arbeitsgemeinschaften, die man gemacht haben, hatte, die waren halt zum Großteil dort, ne? Na, wir waren ja Pioniere. Richtig. Daher, Denner. Also hast du eine Arbeitsgemeinschaft gemacht im Fez? Also ich habe im Fez damals, als kann es mich nicht mehr dran erinnern. Hieß es, ich habe Lineolschnitt gemacht. Ah. Ein Kumpel von mir hat was Astronomisches gemacht. Da ist ja auch, das kann man glaube ich heute noch angucken, so eine Raumkapsel. Ja. In die man rein kann und so ein röntgenes Fahrrad und so. Es ist ein Kosmonauten-Trainingszentrum da drin. Ja, für Kinder aber wohlgemerkt. Genau. Nicht echt. Aber sehr, sehr schön gemacht. Also ich war da oft und gern. Was da auch viel stattfindet, sind Jugendweihen. Also sie haben natürlich auch Bühnen, mehrere, doch möchte man ja mehrere Säle. Veranstaltungsräume, Bühne. Genau. Ja. Genau. Und im Außenbereich einen künstlich angelegten Badeteich. Dann, was ist da draußen noch? Da ist so eine Bühne, so eine Freilichtbühne ist da, wo auch Konzerte regelmäßig stattfinden. Die Kindelbühne Wuhlheide ist das mittlerweile. Wie heißt sie? Kindelbühne Wuhlheide. Ah, Kindel, alles klar. Haben wir jetzt Werbung gemacht, shit. Und die ist so ein bisschen im Amphitheater-Design. Ne? Ja, und es gibt natürlich auch um den Park herum eine Pionier-, ach, wie ist der Pionier, wie heißt sie jetzt? Parkeisenbahn. Parkeisenbahn. Ja. Ja, also zu DDR-Zeiten war es alles mit Pionier, ne? Es hieß, es war der Pionierpark, es war die Pioniereisenbahn, es war der Pionierpalast, der Pionierbadesee. Nee, der hieß einfach nur Badesee. Ist ja verrückt. Also du hast noch, ne? Das Schwimmbad, hast du, glaube ich, vergessen, ne? Das Schwimmbad, noch die Schwimmhalle. Ich habe Schwimmhalle gesagt. Die ist halt mit, auch. Mit 850 Meter Bahn auf einer Fläche von 13.000 Quadratmetern. Also letztendlich ist ja der Unterschied, wie René schon andeuten wollte, zu DDR-Zeiten war das halt ein gesamter Komplex. Und nach der Wende wurden die ganzen Teile in eigene, ich sag jetzt mal, Firmen ausgelagert. Ne? Also die Parkeisenbahn ist eigenständig geworden, die Bühne für Veranstaltungen ist eigenständig geworden. Ja, also sowas halt, ne? Also man hat irgendwie, das ist ja in das Land Berlin übergegangen, man hat dann irgendwie so eine Betriebsgesellschaft gegründet und die ganzen Einrichtungen wurden aufgeteilt. Es gibt auch viele freie Träger, die dort tätig sind, die man dort findet. Also es ist halt jetzt so ein bisschen unterteilt. Ja. Kurz noch zur historischen Einordnung. Also der Pionierpalast, im Prinzip das Gebäude, was das Fez an sich eigentlich ausmacht, ist 1979 eröffnet worden und vorher war dieses Gelände einfach ein großes Pionierlager. Ich weiß nicht, ob da Hütten drauf gewesen sind oder irgendwas, und das ist es seit den 50er Jahren. Klar, Pionier. Genau, es war ja so, es gab 1950 irgendwie das erste Deutschlandtreffen der Jugend und Studenten in der Wuhlheide und dort hat man halt so ein Pionierlager aufgebaut. Und aus diesem Lager wurde dann irgendwie ein Park, der Pionierpark Ernst Thälmann. Da gab es dann schon eine Freilichtbühne, so eine Art Amphitheater, ne? Und ein künstlich angelegter Badeteich mit Strand und Liegewiese. Das war dann so die Erweiterung. Und 1951 wurde dann quasi dieser Pionierpark zu den dritten Weltfestspielen in Berlin eröffnet und später dann ausgebaut. Aber wie gesagt, das Fez, also die Wohlheide an sich, die ja quasi das Fez in sich trägt, ist auf jeden Fall auch so sehr empfehlenswert. Schöne große Waldfläche. Da gibt es so einen kleinen Modellpark noch, in dem Berliner Sehenswürdigkeiten in Miniaturform zu bewundern sind. Das ist aber kostenpflichtig, da muss man extra Eintritt bezahlen. Naja, denen geht's auch nicht anders. Die brauchen auch Kohle. Ne? Ja. Ja. Also eigentlich das Ding, was noch existiert, das ist nur leider für die Hälfte der Berliner eine Weltreise. Weil jetzt mit der Lage im Südosten Berlin, es ist angebunden durch Straßenbahn, was jetzt nicht so das optimale Verkehrsmittel vielleicht ist. Ja, aber auch S-Bahn fährt ja auch da. Ist den S-Bahnhof Wuhlheide, aber der ist doch, ist der nahe des Pionier. Muss man ein bisschen laufen, aber es geht. Das fehlt so ganz. Also wenn man will, kommt man hin. Und sie machen zu kindgerechten Feierlichkeiten, also sowas wie Halloween und so, Kindertag und keine Ahnung was, machen sie auch gern immer große Aktionen, Kinderbetreuung in den Ferien übernehmen sie. Also die, ja, das ist eigentlich ein guter Ort für Kinder. Ich glaube, das ist tatsächlich noch erhalten geblieben. Genau, also diese gesamte Fläche war halt auch die größte, die es zu DDR-Zeiten gab, auch in seiner Form. Ne? Also in der ganzen DDR war das, glaube ich, der größte Anziehungspunkt. Und das ist die größte gemeinnützige Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung in Europa, wenn man das mal vergleicht. Das ist schon ein Brett, ne? Das auf jeden Fall. Kinder aus der ganzen Welt werden angekarrt. Sozusagen. Sozusagen. Also, wenn ihr nicht aus Berlin kommt, man kann tatsächlich in das Fez, also auf dieses Gelände kommt man so rauf. Und es ist jetzt nicht wie auf so einem Rummel wo du, oder so einem Freizeitpark, wo du kostenlos reinkommst und dann an jeder Ecke was bezahlen musst. Also da ist schon, glaube ich, viel zu gucken für Kinder. Man kann da viel Zeit verbringen, auf jeden Fall. Und ich denke auch für einen fairen Taler, also das sind da keine Jahrmarktspreise. Ja, und in den Ferien ist natürlich immer extrem viel los, ne? Weil natürlich die Kinder da erst recht dort auftauchen. Lohnt sich. Warst du als Kind, hast du als Kind Aktivitäten im Fez gehabt? Wie gesagt, da kann ich mich nicht wirklich so richtig dran erinnern. Ich weiß zwar, dass ich oft da war, aber mehr kann ich da echt nicht. Also ich bin ja aus der Ecke, ne? Ich bin in dem Stadtbezirk groß geworden, wo das Fez ist, und ich hatte Schwimmunterricht im Fez. Es gibt da noch eine weitere Schwimmhalle, ich weiß nicht, ob die noch geöffnet ist, die ist sehr, sehr, sehr, sehr abseits. Und ich hatte halt auch Arbeitsgemeinschaft dort, ja. Und Marc, denke ich, als Westberliner wird von dem Fez nicht so viel mitbekommen haben. Absolut korrekt. Ja. Der hatte ja seinen Blub. Das ging an mir vorüber. Und wenn der Blub voll war, dann hat er sich doch mal ins SEZ gewagt. Oder war das nur nach der Wende? Nach der Wende ging ja nicht. Ja. Ja, da kam man auch nur als Pionier rein. Ich bin da nicht einer von denjenigen gewesen, die mit Wackerstein irgendwie durchs Grenzgebiet latschen und sagen, lass mal rennen, ich will ja Sport machen. Ja, eben. So einer war ich nicht. Ich will nur kurz mal joggen. Ja. Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Trotzdem hat sich das Fez halt schon extrem verändert. Ne? Es hat es natürlich schwer, aber es ist toll, dass es halt so eine Einrichtung gibt in Berlin. Und die sollte auch weiterhin sozusagen gefördert werden. Ne? Mir fällt da spontan auch der Spreepark ein, was ja auch so ein Wackelprojekt ist. Also, stimmt, das ist eigentlich auch so ein Park. Ne? Den haben wir in unserer Liste vergessen. So sieht's aus, ne? Aber ja, das ist absolut richtig. An den habe ich auch schon gedacht, ja. Ich persönlich finde es, wie gesagt, extrem schade. Und Tropical Island gibt's natürlich noch. Ah, ist ja nicht in Berlin. Tropical Island ist ja gar nicht in Berlin. Nein, das noch nicht. Genau. Was? Wenn die Stadtgrenzen erstmal neu festgelegt werden, dann wird das Tropical Island da irgendwo im Osten Berlins dann zu finden. Also genau. Die Schnellsuche ergab, dass das Tropical Island 7 Hektar groß ist. Ja, ist ja auch eine mega Fläche. Das ist also, das müsste dann so 70.000 Quadratmetern entsprechen. Doppelt so groß wie das SEZ. Ja. Und doppelt so hoch. Da kann man doch was machen. Ja, hoch bestimmt 10-mal so hoch oder so. So hoch wie breit. Na, ist ja ein Flughafen-Hangar, ne, irgendwie? Ne, ein, was war das? Ja. Die Äußerform war ein Hangar, ne? Zeppelin-Hangar sollte genau. Das werden. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil das war zu Zeiten, wo ich bei einem Nachrichtensender gearbeitet habe und da war gerade Riesenthema, da baut jemand Luftschiffe, die dann, keine Ahnung, Flugzeuggütertransporte ersetzen sollen, und war ein Riesenthema, und da habe ich das Tropical Island das erste Mal gesehen, noch in seiner ursprünglichen Funktion, aber ob sie jemals, ich weiß gar nicht, ob diese Dinger gebaut wurden oder ob die erstmal nur die Halle gebaut haben. Das weiß ich auch nicht. Keiner weiß es. Erstmal nur die Halle. Das war zwingende Voraussetzung zum Bauen von Luftschiffen, weil das kannst du nicht unter freiem Himmel machen. Und eine entsprechend große Halle gab es nicht. Also mussten sie da die größte freischwebende Halle da irgendwie bauen, die es jemals gegeben hat. Und dann war irgendwie das Geld alle. Dann hat sich irgendwie herausgestellt, so ein großer Markt für Luftschiffe ist doch nicht da. Ach du Scheiße, was machen wir denn jetzt? Ja. Dann haben wir das Ding einfach verscheuert und irgendjemand meinte, oh, komm, das ist ja hier wie so ein autarket Biotop. Machen wir doch einfach mal. Komm, wir machen einfach mal hier kleines Mikroklima. Machen wir die Fenster und Türen alle zu und dann heizen wir. Ja, also eigentlich eine ganz geile Idee, ne? Gut, dann einmal kurz einen Applaus für Marc. Genau, Marc ist gerade ein bisschen verpixelt. Ich habe dich akustisch nicht verstanden, aber für Applaus bin ich immer zu haben. Genau, also mir geht's auch gerade so, René. Marc ist gerade so ein bisschen im Delirium, pixelmäßig und tonmäßig. Ja, ihr werdet davon aber nichts merken. Delizium heißt das. Delirium. Delizium. Denn wir liefern euch Marc. Wir sind diejenigen, die Marc euch in bester Qualität liefern. Genau. Ich bin da. Also, Fez, SEZ oder Blub, eigentlich echt schade. So eine Orte gehören einfach zu Berlin und vielleicht gibt's ja die irgendwann mal wieder. Vielleicht findet sich ja ein guter Investor, der sagt, hey Leute, ich baue das alles wieder auf. Ja, uns ist es aber egal, dass es das alles nicht mehr so in der Form gibt. Unsere Sendung heißt heute trotzdem Berlin und seine Freizeitparks. So ist es. Freizeittipps mit René, Stefan und Marc. Ja, und falls ihr da Erfahrung habt, ihr vielleicht noch ans Blub Erinnerungen habt oder so, könnt ihr uns das gerne mitteilen. Wir freuen uns natürlich über jedes Feedback. Und wie ihr uns erreicht, das sage ich euch jetzt. Irgendwas ist doch immer der Podcast mit René und Stefan. Ihr findet uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter podcast.juba.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Übrigens, hören könnt ihr uns bei den bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcast oder iTunes. So, die 10 Minuten, die jetzt gerade waren, während ihr den Einspieler gehört habt, haben wir genutzt, um schnell umzuplanen. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit werden wir das Jahr 2021 dann in der nächsten Folge betrachten und euch jetzt mit einem spitzen Thema versorgen. Der Hintergrund ist, wir haben ja in der letzten Sendung, hatte René einen Witz mit Homeschooling irgendwie erzählt. Ja, irgendwie mit Schulkindern oder so. Und dann habe ich angemerkt, Homeschooling gibt es doch gar nicht in Deutschland. Du warst der Ansicht, das ist verboten, muss man richtigerweise sagen. Ach, das ist doch Quatsch. Ja, und es ist ja auch verboten. Ja, das war kein Quatsch, was ich erzählt habe. Und wir haben noch mal ein bisschen recherchiert. Und ich glaube, das ist auch sehr interessant, weil viele verwenden ja in diesen Tagen den Begriff Homeschooling. Aber der wird halt falsch angewendet. Das ist halt im Alltag so, die Medien berichten darüber, aber letztendlich ist das, was wir heutzutage meinen, also wenn durch einen Lockdown die Schulen zu sind und man zu Hause lernen muss, dann ist das nicht Homeschooling, sondern zum Beispiel Fernunterricht, Distanzunterricht, Online-Schooling und so weiter. Weil Homeschooling ist was ganz anderes. Homeschooling ist nämlich eine quasi, wenn man die Kinder statt in die Schule regulär quasi zu Hause unterrichten lässt von Eltern, von Lehrern und so weiter. Und das aber nicht nur temporär, sondern generell. Ne? Und es gibt in Deutschland nur zwei Ausnahmen für Homeschooling. Das heißt, in zwei Fällen ist man nur von der gesetzlichen Schulpflicht befreit. Und das ist, das eine war, glaube ich, wenn die Eltern im Ausland leben. Und das andere war, wenn es aufgrund von Behinderungen oder so oder Krankheiten nicht anders möglich ist. Aber ansonsten gilt in Deutschland immer noch die gesetzliche Schulpflicht. Und das bedeutet, man muss in einer öffentlichen Schule Einspruch anwesend sein. Ich als Vater von 5, 6 oder 10 Kindern mal sagen, also du hast gesagt, dass Online-Unterricht stattfindet. Ne? Das klingt so, als wenn die Kinder jetzt fernbetreut werden. Das ist aber leider nicht der Fall. Die Kinder kriegen vielleicht einen Zettel mit, wo drauf steht, was sie machen sollen. Durchführen müssen es aber die Eltern. Das heißt, wenn wir sagen, nee, Homeschooling ist einfach nur ein falsch verwendeter Begriff, dann fällt damit auch komplett das weg, was die Eltern im Moment zu Hause leisten müssen, als Ersatz für die Lehrer. Ne? Die müssen, die Eltern müssen halt die Unterrichtung ihrer Kinder übernehmen. Und das, finde ich, ist halt eine Sache, da muss man, wenn das jetzt noch langfristig so weitergehen sollte, sich mal ernsthafte Gedanken machen, weil das ist einfach für viele nicht machbar. Nimm mal ein Kind, was gerade in der Abiturphase steckt. Ne? Es gibt, also Logarithmen und so eine Sachen kann ich auch nicht, müssen wir alles erst anlernen. Das heißt, ich mache den Job eines Lehrers, ne? Und ich kenne nur einen Fall, also ich habe Kinder, die sind ein bisschen älter, ne? Ich habe viele Kinder, die sind ein bisschen jünger und ja, also ich habe die Kinder, die aufs Gymnasium gehen bei mir, da ist es so, es gibt einen einzigen Fall, wo der Lehrer sagt, ich stehe in der Zeit von bis zur Verfügung und ihr könnt mir da Fragen stellen. Aber allein dieser Zeitraum ist auch ein Zeitraum, der gar nicht die komplette Schulzeit abdeckt, ne? Und also ich finde, da muss mehr passieren, als zu sagen, hier, wir machen mal eine halbe Stunde Chat mit allen, wir schicken die Aufgaben per Mail oder meldet euch bitte auf der Plattform Noodle oder wie sie heißt an und macht dort die euch zugewiesenen Aufgaben. Ja, also genau das, was du gerade in den letzten Minuten in deinem Monolog beschrieben hast, dafür verwendet Berlin ja den Begriff schulisch angeleitetes Lernen zu Hause, kurz SALZ. Das ist eigentlich der Begriff. Ja, was dann nur leider unter den Tisch fällt, ist, wer das tut. Das klingt ja so, als wenn die Schulen sich gekümmert haben. Aber in meinen Augen ist da halt auch sehr viel von den Eltern abverlangt, ne? Auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, René, das ist doch die ganze Diskussion aktuell. Was hat man denn aus dem Frühjahr, aus dem ersten Lockdown gelernt? Also in dem Bereich nicht sehr viel, möchte ich mal behaupten. Genau so ist es. Ne? Ja. Nein, aber letztendlich. Und warte mal, jetzt nur ganz kurz, ich möchte mal eine ganz kurz. Es ist ja selten, dass ich mich über Dinge aufrege oder rummeckere, ne? Aber ich möchte mal ganz kurz nur die Frage in den Raum werfen. Ist es ein Lehrer in Kurzarbeit in dieser Zeit jetzt, wo keine Kinder mehr in die Schule kommen? So, Ende der Frage. Kann sich jeder selber Gedanken drüber machen. Okay. Ich dachte, du wolltest eine Diskussion stellen. In den Löwenkäfig bloß nicht aufregen. Nein. Aber letztendlich, es ging ja um den Begriff Homeschooling. Ne? Also wir wissen natürlich alle, was letztendlich aktuell in der Situation gemeint ist, aber der eigentliche Begriff ist halt wirklich, Der Stefan, da muss ich trotzdem widersprechen, weil wenn Homeschooling bedeutet, dass das Kind zu Hause von anderen Leuten als dem Lehrer unterrichtet wird. Das kann zum Beispiel von einem Privatlehrer. Dann findet Homeschooling aktuell statt. Ja. Ne, das ist nicht die Form, die jetzt, also die offizielle Seite ist, die Kinder werden fernbetreut, aber das ist halt nur die halbe Wahrheit, ne? Wenn man die Augen dann hinter dem Rest zumacht. Man kann ja mal in die Kinderzimmer reingucken und kann mal sehen, ob die Kinder sich mit dem Zeug, was sie da von der Schule bekommen und der Fernbetreuung, ob das ausreichend ist. Und da sage ich dir, wir wären eine Generation, nicht dummer, aber weniger intensiv beschulter Kinder haben. Und das wird sich in, wann kommen die alle aus den Schulen raus und gehen in die Jobs? Nach Corona. Die sind doch nicht dumm, die wissen dann nur weniger. Genau. Nein, das ist auch wieder ein Unterschied. Aber ich denke, das wird Auswirkungen haben. Ja, ne? Aber ja, klar. Wie gesagt, das kommt ja auch dann wieder drauf an, in welchem Bezirk lebst du zum Beispiel, in welchem Bundesland. Das ist ja überall unterschiedlich aktuell. Und das ist, glaube ich, auch mit das größte Problem, dass es wieder keine Einheitlichkeit gibt. Ne? Bildung ist Ländersache. Das ist nichts Neues. Ja, das hat in der Vergangenheit funktioniert. Das ist nun mal der Föderalismus in der Bundesrepublik. Wir wissen, wo die dümmsten Kinder hier in Deutschland wohnen. Aber selbst innerhalb eines Landes gibt es ja Unterschiede und das ist ja auch extrem schwierig dann, ja. Okay, dann wissen wir auch, wo die dümmsten Kinder Berlin wohnen. In welchem Bezug wohnst du nochmal? Nein. Nein, also was ich auch nochmal sagen wollte, das fand ich... Moment. Ja. Also letzten Endes, du hast den ganzen Topf aufgemacht, eigentlich nur wegen einer Kleinigkeit, ich nenne es mal nahezu eine Nichtigkeit, nämlich einfach nur wegen der falschen Verwendung eines zentralen Begriffes. Ja. Das zum einen. Zum anderen haben wir, wenn wir diesen Begriff verwenden und wenn wir uns mal überlegen, was damit überhaupt gemeint ist und dass es eigentlich verboten ist, dieses Homeschooling, dann kommt jetzt René und sagt, naja, wie ist verboten? Das passiert doch gerade die ganze Zeit. Da muss man sich jetzt mal irgendwie überlegen, wie man das in Zukunft irgendwie macht. Da muss man entweder irgendwie das Gesetz ändern, weil offensichtlich werden wir da in den nächsten 48 Stunden nicht rauskommen aus der Bredouille. Ist ja immer so. Blöde Sachen, die gerade funktionieren, die sind dann immer ganz toll und dann lässt man sie einfach zu. Ja, natürlich. Ja, aber letzten Endes geht es doch nur darum, dass wir bitte nicht aus den Augen verlieren, dass es sich ja eigentlich nur um eine, wie sagt man, eine besondere Situation handelt, in der wir uns gerade befinden, dass es nur eine Übergangslösung ist und dass danach dann natürlich das Homeschooling nach wie vor verboten bleibt. Es gibt nur im Moment eine Ausnahmeregelung. Prinzipiell hat Stefan recht. Genau, ja. Prinzipiell hat Stefan recht. Homeschooling ist in Deutschland verboten. Genau. Das heißt, du musst dein Kind zur Schule schicken. Der Gegenpart für dieses Homeschooling ist verboten, ist ja die Schulpflicht, die existierende Schulpflicht. Ja, und dazu noch ein kleines Addendum, weil Stefan hat gesagt, in Deutschland gibt es eben die Schulpflicht, das heißt, irgendwie ein Kind muss auf eine öffentliche Schule, ist natürlich insofern auch Quatsch. Es kann auch eine private Schule sein, natürlich. Aber diese Privatschule muss natürlich zertifiziert sein vom Staat. Oder von Stefan. Oder so, genau. Ne? Aber ich möchte euch mal noch ein anderes Beispiel dafür geben. Also zur Schulpflicht, das Pendant ist ja die Unterrichtspflicht, ne? Hat man ja, glaube ich, auch gerade schon gesagt. Und dort ist es meistens so, wir gucken mal in unser Nachbarland Österreich, ne? Dort gibt es nämlich die Unterrichtspflicht und das heißt, man kann Homeschooling machen und am Schuljahresende muss man jeweils eine Prüfung ablegen. Und dann wird entschieden, je nachdem, wie gut die ist, ob du im nächsten Jahr wieder Homeschooling machen darfst oder nicht. Ich möchte nur mal dazu sagen, ich möchte ja gar kein Homeschooling machen. Ja, weiß ich doch. Aber die Lehrer wollen einfach nicht herkommen. Ja, die können ja nicht bei allen Schülern gleichzeitig die sein. Die Idioten. Nein. Und noch ein kleiner Wissensfakt. Innerhalb der Europäischen Union gibt es nur noch in Deutschland, Bulgarien und Malta ein striktes Homeschooling-Verbot. Alle anderen Länder haben kein Homeschooling-Verbot. Ein Zufall? Ich denke nicht. Weißt du was? Ich glaube, wir haben das Thema jetzt ein bisschen einseitig betrachtet. Was wegen ich ganz dir? Cool fände, wenn, ja, wegen mir. Also, ich habe da nur meine Sicht, ne? Wenn es einen Lehrer gäbe, würde mich natürlich das auch aus der Sicht mal interessieren, ne? Also, ob ein Lehrer jetzt der Meinung ist, dass dieses Salz in der Suppe, was hier gerade in der Suppe schwimmt, nee, Haare schwimmen ja in der Suppe, nee, dass dieses schulisch angeleitete Lernen zu Hause, ist das wirklich vollwertiger Ersatz? Ich glaube, da sind wir uns vielleicht auch auf Lehrerseite einig, dass es das nicht ist, aber ist das was noch verbesserungswürdig ist? Und findet die Lehrerschaft dass sinnvoll ist, dass Eltern ihre Kinder unterrichten. Also das macht man ja in so einer normalen Schule, also wenn ein normaler Schulbetrieb ist, dann sind die Eltern zu Hause ja auch da und unterstützen bei den Hausaufgaben. Aber ich glaube, auch da können wir uns einig sein, ich kann Chemie 11. Klasse, kann ich einfach nicht betreuen. Tut mir leid. Und wenn das möglich wäre, dann würde ich in Frage stellen, ob so eine Schule sinnvoll ist. Ja, aber du hast ja eigentlich noch andere Aufgaben im Alltag. Wenn ich meinem Kind Sachen beibringe, dann kann es sein, dass es falsche Dinge lernt. Ja, nun gut. Muss man ja dann merken. Ja. Also der ganz kleine Hut, den ich in den Ring werfen würde, ist, das muss nicht immer was Schlechtes sein, wenn das Kind nicht in die Schule gehen muss, um an einem Frontalunterricht teilzunehmen. Sondern ab einem bestimmten Alter könnte das schon eine gute Vorbereitung auf eine universitäre Laufbahn sein. Sprich, das Kind lernt, sich selber bestimmte Sachen irgendwie beizubringen, sich zu erarbeiten. Das stimmt natürlich auch. Ja. Also da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen. Diesmal bin ich das Kind. Als ich nach der Schule in die Uni bin, da hat man gut beobachten können, dass viele darauf warteten, dass der Professor ihnen irgendwas an die Tafel schreibt, damit man es abschreiben kann. Ja, aber der kannte das Prinzip und hat dann relativ schnell gesagt, also passt auf, hier ist es so, ihr schreibt euch das auf, was ihr für wichtig haltet, was ich von mir gebe. Ne? Und das ist halt dann ja in dem Sinne eine schlechte Vorbereitung, ändert aber nichts daran. Mir geht es um die Betreuung. Wer betreut das Kind zur Schule? Ne? Wer ist der Wissensvermittler? Und das möchte nicht ich bei bestimmten Fächern sein, weil ich es einfach nicht leisten kann. Ja, ist auch nicht so vorgesehen. Das darf auch langfristig nicht so sein. Egal, ob wir ausgebildete Pädagogen sind oder nicht. Man kann auch von Pädagogen und Pädagogie kann man halten, was man möchte. Aber wir haben nicht die Zeit, nicht die Möglichkeiten. Wir müssen eben selber noch arbeiten etc. Wir können das überhaupt nicht leisten. Also mein Hinweis ist dann nur, man sollte sich überlegen, wenn so eine Betreuung durch Lehrer nicht mehr stattfindet und das funktioniert, könnte man vielleicht das ganze Konzept mal hinterfragen und auf den Prüfstand stellen. Ne? Vielleicht braucht man ja gar nicht mehr in dem Maße Lehrer, obwohl man auf anderer Seite rummeckert, klingt jetzt ein bisschen negativ, aber beklagt, dass es zu wenig Lehrer gibt. Die Schule ist eben deutlich mehr als nur die Einrichtung, wo Wissen vermittelt wird. Eben. Da ist es auch ein nicht unerheblicher Baustein in der Sozialisation der jungen Menschen. Auf jeden Fall, ja. Und deswegen braucht es eben auch die Lehrer, weil es eben ausgebildete Pädagogen sind und weil sie eben diese ganzen vollen Säcke mit Flöhen irgendwie hüten können. Also die Schüler lernen miteinander umzugehen und die Lehrer sind eben dabei und sind eben als Mediatoren mindestens irgendwie zuständig, dass die Kinder sich da nicht gegenseitig irgendwie die Köpfe einhauen. Der Kai-Uwe hat mich gehauen. Ich würde sagen, ja, da hauen doch zurück. Ne? Und ein Pädagoge würde da vielleicht, weil er viele Bücher gelesen hat, anders vorgehen. Ja. Der würde sagen, pass auf, ich gebe dir eine Waffe. Genau, wollte ich gerade sagen. Waffen, Drogen und noch die Probleme der Schüler dazu. Also das ist schwierig. Ganz genau. Es ist wichtig, dass die Kinder was Vernünftiges in der Schule lernen, was sie auch später benutzen können. Und das weiß René halt noch nicht. Im täglichen Leben. Nein, ich bin ja, wie gesagt, mit der Meinung, Kinder gehören an die Schule, fertig. Aber es wird uns ja... Und zwar 24 genau, Stunden. Genau, es wird uns ja noch eine Weile verfolgen, weil wir sind ja gerade mal im zweiten Lockdown. Wir schauen mal. Wir sind ja gerade mal im zweiten Jahr. Genau. Ich denke, wir werden darauf nochmal zu sprechen kommen. Einen dritten Lockdown wird es übrigens nicht geben. Ich habe gehört... Ja, den zweiten soll es ja auch nicht geben. Es wird keinen dritten geben. Das wäre jetzt allerdings etwas, was auch beim Postillon erscheinen könnte. Und zwar hat die Bundesregierung beschlossen, dass die folgenden Lockdowns dann 2a, 2b, 2c und so weiter genannt werden. Ach so, okay. Ja, okay. Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, das war ja fast eine reißende Überleitung in Witzbettel. Ja, richtig, ne? und deswegen jetzt die Frage an euch. Ich werde hier nicht ernst Gehen wir nahtlos über in das Witzbettel oder wollen wir uns nochmal kurz unsere Ohren mit Musik... Nee, ich würde sagen, wir gehen nahtlos über, oder? Also ich bin für nahtlos übergehen. Wir haben einfach zu viel geredet heute. Es waren halt zu spannende Themen. Aber dann gehen wir jetzt halt ins Witzbattle über, oder? Holt eure Zettel raus. Ist jetzt ein bisschen ungünstig, weil ich wollte die Musikpause eigentlich nutzen, um dir Witze rauszusuchen. um mir meine Witze nochmal an mir selber auszuprobieren. Tja, das ist Pech. Übrigens habe ich nochmal im Archiv gekramt, René. Wir hatten ja noch eine Wetteinlösung offen, ne? Also du kriegst ja von mir noch einen Restaurantbesuch, aber der verjährt jetzt demnächst. Weißt du noch, worum es ging? Ja. Ich nehme diese. Die Störgeräusche beim RBB. Also dann setz dich in den Bus und komm vorbei. Und dann? Bring Zutaten mit. Ach nee. Ja, wir gucken mal. Wir machen jetzt, das hat nichts mehr offen, Stefan. Wir werden jetzt mal richtig lustig. Die nächsten. Lasst uns zusammen lachen. Genau. Dann würde ich sagen, zum Warmwerden nochmal einen großen Applaus. Und dann geht's mal wieder. Aber heute wirklich nur jeder drei, oder? Wir müssen ja fertig werden. Ja. Und wir haben die erste Sendung im neuen Jahr. Deswegen Witzbattle in Folge 49 und der Marc beginnt, bitte. So, fragt der Ober, möchten Sie Ihre Forelle blau essen? Nein, erwidert der Gast, servieren Sie erst den Tisch und dann die Getränke. Und das muss natürlich heißen, servieren Sie erst den Fisch und dann die Getränke. Nicht den Tisch. Spult nochmal zurück, dann hört ihr, dass ich gesagt habe, erst der Fisch, dann die Getränke. Genau. Ja, Gott, war das ein schlechter Witz. Und damit übergebe ich mich an René. Ja, an die Oberwitze, da möchte ich nochmal auf die letzte Folge verweisen. Da war die vorletzte Folge. Vorletzte Folge war das. Mann, wie die Zeit vergeht. Gut, mein Witz. Ich habe vor einem Jahr einen Bumerang weggeworfen. Seitdem lebe ich in ständiger Angst. Hey, die Silvesterraketen, die ich bei dir gekauft habe, die funktionieren ja alle gar nicht. Komisch. Dabei habe ich sie alle vorher mal getestet. Knaller. Den kenne ich mit Glühbirnen. Wundervoll. Mit Blitzbirnen. Marc. Zwei Hunde beschnuppern sich. Da fragt der eine den anderen, ja, wie heißt denn du? Sagt der andere, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, mein Name ist Sitz. Irre, oder? Hammerwitz. Absolut. Hammerwitz. Also ich kann nicht mehr. Ja, Situation im Zug, ne? So ein Zugabteil. Sagt ein Mann zu dem gegenüber sitzenden Mann, können Sie Ihren Sohn mal bitte sagen, er soll aufhören, mich zu imitieren? Hey Fritzchen, kannst du mal aufhören, so dämlich zu tun? Ja, schön. Beim Silvesteressen tropft ihm Tomatensoße auf sein weißes Hemd und er meint, oh je, jetzt sehe ich aus wie ein Schwein. Darauf erwidert sie, stimmt, und eingesaut hast du dich auch noch. Der Klassiker, die dreisten drei. Kennt man noch. So, du willst dich jetzt also scheiden lassen. Ja, wie läuft das dann ab? Och, ganz normal. Ich bekomme die Kinder, nee, sie bekommt die Kinder, ich bekomme das Kindermädchen und das Vermögen wird unter den Anwälten aufgeteilt. Ja. Marc ist noch nicht so ganz in Übung für dieses Jahr. Das kommt nächste Sendung dann. Geht man zum Arzt. Herr Doktor, ich weiß echt nicht, was ich noch machen soll. Ich huste die ganze Zeit und ich habe so ein Kratzen im Hals und kann nicht so gut atmen. Dann sagt der Arzt, rauchen Sie? Ja, wie verrückt, aber das hilft nicht. Doll, doll, doll. Apropos Arztwitz, kommt der Zahnarztsohn mit seinem Zeugnis nach Hause und sagt zu seinem Vater, das kann jetzt gleich ein bisschen wehtun. Ja. Ja, Applaus. Applaus, yeah. Witzbattle 49. Puh, tief durchatmen, würde ich sagen, oder? Absolut. Ja. Leute, Leute, Leute. Glaubt es oder nicht, liebe Zuhörer, aber wir haben dieses Jahr rumgekriegt. Wie wir immer sagen, wenn wir alle an einem Strang ziehen, dann kriegen wir die Nummer auch so durch. So sieht's aus. Das hat bei den Sendungen immer ganz gut geklappt, das hat beim ganzen Jahr jetzt gut geklappt. Aber nicht verzagen, ediert natürlich in 14 Tagen gleich mit unverminderter Härte. Und mit der 50. Folge. Tata, erwartet halb 100. Champagner. Die Champagner-Folge. Genau. Oh ja, ein schöner Folgentitel. Alles klar, die Champagner-Folge wird die 50. Ihr könnt euch schon mal auf eine Menge Spaß einstellen. Definitiv, noch mehr Spaß als in dieser Folge. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Wir machen das ja gleich. Wir haben nur noch, ich gucke auf die Uhr, 9 Stunden und 30 Minuten. Und ich bin auch froh, dass die Sendung ungestört, ohne Knallergeräusche, über die Bühne ging, da hatte ich schon meine argsten Befürchtungen, aber alles gut, sage ich mal. Es wird vielleicht doch ein ruhiges Silvester. Da bin ich mir sehr sicher. In dem Sinne, danke an Marc für deine fachmännische Begleitung dieser Ausgabe. Gerne. Danke an René, dass du die Zeit gefunden hast, auch das alte Jahr mit uns abzuschließen. Immer wieder gern. Bleibt alle gesund, das gilt natürlich auch für unsere Zuhörer und wie gesagt nochmal der Hinweis, wir freuen uns auf Feedback und wir sehen uns gesund und munter im neuen Jahr 2021 wieder, wir hören uns wieder, wollte ich glaube ich sagen und bis dahin sagen wir Tschüssi. Tschüss. Auf vielfachen Wunsch hört ihr uns ab sofort auch über Spotify. Und hier sind die Outtakes. Meine Aufnahme läuft. Meine Aufnahme läuft auch. Wo liegt denn der Fehler hier? Bei dir. Erste Sendung im neuen Jahr. Letzte Aufzeichnung im alten Jahr. Ja, wir machen ja einen Zeitsprung, ne? Wir sind ja wie bei Star Trek Discovery irgendwie. Ja, jetzt geht's ja los. Star Trek Discovery, das ist was für Leute, denen The Expanse elaboriert ist. So ein Dreck interessiert mich nicht. Kein Dreck, Star Trek. Und René hat sich auch übers Fez informiert? Hm. Also nicht. Hast du da gar nicht gesagt. Das steht doch in der Folgenplanung. Schön, im Gespräch, nee, im Gespräch hat das schön unter den Tisch fallen lassen. Was? Nein. Ja, du hast gesagt, der Marc kümmert sich um das und ich kümmere mich um das, fertig. Mein Name fiel dabei nicht. Ja, aber kein Thema. Ich bin im Fez groß geworden. Ja, ich habe damit gerechnet, dass du wieder deine Hausaufgaben nicht machst und habe mir ein paar Infos besorgt. 1, 2 oder 3, letzte Chance. Ob ihr wirklich richtig steht. Seht ihr, wenn das Licht angeht. Ja, mit Elton. El Tonno. Stefan, ist es bei dir auch gerade gewesen, dass alles, was Marc in den letzten 2 Minuten gesagt hat, in einer Sekunde jetzt kam? Du musst übrigens nächstes Mal sagen, um die Kontaktmöglichkeiten besser anzuteasern und die Leute vorzubereiten, dass man sich einen Stift und einen Zettel rausholen soll. Jetzt kommen die Kontaktmöglichkeiten. Stift und Zettel, ich bitte dich. Wer hat denn heute sowas noch? Nehmt euch euer Handy und notiert euch bitte die Kontaktmöglichkeiten in eurer Kontakte-App. Schmurz und kerzlos. 23.59 Uhr und 50, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeah! Prost Neujahr! Ach Mist, haben meine Gläser vergessen zum Anstoßen. Achso, da war's. So, mit Eddie, stopp. Sehr gut. Dann mache ich jetzt aus. Tschüss, Stefan. Okay, happy stopp. 2021. Ah, da. Stopp. Top. Stopp, letzter. Ja, wie, das war's schon? Ach, irgendwas ist doch immer. Der Podcast mit René und Stefan.